Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute mit einer Ursendung. Wir laden Sie ein zu einem großen Hörspielabend mit Texten des amerikanischen Performance-Künstlers und Poeten John Giorno. John Giorno, Jahrgang 1936, Weggefährte unter anderem von Andy Warhol, William S. Burroughs, John Ashbery und Laurie Anderson, gilt als Mitbegründer der sogenannten Performance Poetry. Dass eine sich selbst feiernde Popdichtung im Kern unpolitisch ist, diese Ansicht hat John Giorno lange Zeit selbst vertreten. Bis 2016, als der 80-jährige Poet kurz nach den Pariser Terroranschlägen seine Beobachtungsgedichte vor einem enthusiastischen Publikum vortrug. Da wurde klar, wie wichtig ein vom einzelnen Ich ausgehender, radikal subjektiver Blick auf die Gesellschaft ist. Und vor allem dann, wenn er von einem Menschen ausgeht, dessen überzeugende Stimme vital den Raum erfüllt. Vor einigen Jahren hat John Giorno eigene Soundpoems aus den Jahren 1960 bis 1963 wiederentdeckt. Diese Soundpoems vermitteln das Lebensgefühl einer bestimmten künstlerischen Szene und formulieren zugleich eine zupackende Sprach- und Zeitkritik. Gabi Hartl und Georg Zeitblom übersetzen in ihrem Radiostück eine Auswahl dieser Soundpoems in den Rhythmus unserer Zeit. John Giorno, Sound Poems. Ein Radiostück von Gabi Hartl und Zeitblom. Nach Gedichten von John Giorno in historischen Originalaufnahmen. One. 1964. Manifesto. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. John Giorno. 1. 1964. Manifest. Wir erachten diese Wahrheiten für selbstverständlich. Dass alle Menschen einander gleich sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit unabänderlichen Rechten ausgestattet sind. Unter diesen sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. John Giorno. 2. 1965. Subway Sounds. Downtown to express train only. To uptown local, use stairs. At either end, of this platform. 1. Aquarium, IND, BMT, West 8th Street. 2. Aqueduct Racetrack, IRT Aqueduct. Big, bold, beautiful, big A. 3. Brooklyn Botanic Garden, IRT, Eastern Parkway, BMT, Botanic Garden. Preparation H shrinks hemorrhoids without surgery. Stops itch, relieves pain. Does she or doesn't she? Hair color so natural, only her hairdresser knows for sure. 4. Carnegie Hall, BMT 57th Street, IRT, IND 59th Street. Music in the air, everywhere. Be a hairstylist in 6.5 months. 12 free outdoor concerts by 106 men, New York Philharmonic. Licensed by the state of New York. 2. 1965. Subway Sounds. Nach Downtown. Zugang nur zu den Schnellzügen. Zugang zu den Vorstadtzügen nach Uptown über die Treppen auf beiden Seiten des Bahnsteigs. 1. Aquarium, Independent Line. Brooklyn Manhattan Transit Line, West 8th Street. 2. Aqueduct Racetrack, IRT Aqueduct. Groß, stark, schön. Ein großes A. 3. Brooklyn Botanic Gardens, Interborough Rapid Transit Eastern Parkway. Brooklyn Manhattan Transit Botanic Gardens. Tinktur H. Schrumpft. Hämorrhoiden. Ohne chirurgischen Eingriff. Stoppt Juckreiz, lindert Schmerzen. Tut sie's oder tut sie's nicht? Haare färben. So natürlich, dass nur ihr Friseur es ganz genau weiß. 4. Carnegie Hall. Brooklyn Manhattan Transit 57th Street. Interborough Rapid Transit Independent Line 59th Street. Musik liegt in der Luft. Luft. Luft. werden Sie Friseur. In 6,5 Monaten. 12 kostenlose Freiluftkonzerte, ausgerichtet von 106 Männern. New York Philharmonics. Genehmigt vom Staat New York. Hi, Chinatown, IRT, BMT, Canal Street, World's Fair Trains, use uptown trains to Times Square, change for flashing trains. 6, the Cloisters. 7, Colosseum. Girl 12 slays a stranger on IND platform. 8, Coney Island, IND, BMT, Coney Island, Empire State Building. Award-winning Ingrid School of Hair Design. Are you in the psoriasis shadow? Scales, redness, itch, respond to Psorex for temporary relief in many cases. Sleep cool tonight, $119. To the moon and beyond, beyond, beyond, beyond, beyond, beyond. Touch, the communicator of love. Population explosion. Call Judson 2-3222. 10, Freedom Land, free trial session. A doctor tells you why touch is so important to wives, to husbands, to children. Read why it can communicate when words are useless. And how foolish we are not to make use of this, the greatest cure for loneliness. There is in August Reader's Digest. Headache? Take aspirin. Tension? Take Compose. 5 Chinatown. Interborough Rapid Transit, Brooklyn Manhattan Transit, Canal Street. Mit der Subway zur Weltausstellung, Züge Richtung Uptown bis Times Square, dann umsteigen in Richtung Flushing. 6, The Cloisters. 12 Jahre altes Mädchen ermordet, Unbekannte auf dem Bahnsteig der Independent-Linie. 8, Coney Island, Independent-Linie, Brooklyn Manhattan Transit, Coney Island. 9, Empire State Building. Die preisgekrönte Ingrid School of Hair Design. Leiden Sie stark unter Psoriasis, unter schuppiger Haut, Rötungen, Jucken, nehmen Sie Psorex. Verschafft in vielen Fällen Linderung auf Zeit. Schlafen Sie heute Nacht im Kühlen, $119. Zum Mond und weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter. Berührung vermittelt Liebe. Bevölkerungsexplosion. Rufen Sie an unter Judson 23222. 10. Freedom Land. Kostenlose Probesitzung. Ein Arzt erklärt Ihnen, warum Berühren so wichtig ist. Für Ehefrauen, Ehemänner, Kinder. Lesen Sie, wie man auf diesem Weg kommunizieren kann, auch dann noch, wenn Worte versagen. Lesen Sie, wie dumm es wäre, die wirksamste Therapie gegen Einsamkeit nicht zu nutzen. August-Ausgabe Reader's Digest. Kopfschmerzen? Nehmen Sie Aspirin. Anspannung? Nehmen Sie Kompass. Sobo, call the cops. The girl approached the woman and from a distance of 6 feet hurled a hunting knife with a 6-inch blade. The knife struck the woman flatly and clattered harmlessly on the platform. Do you know me? The startled woman asked her assailant. Without a word, the girl walked over calmly, picked up the knife, and plunged it twice into the woman's chest. 11, Grant's Tomb, IRT, 125th Street. 12, Guggenheim Museum, IRT, 86th Street, Lexington Avenue. 13, JF Kennedy's International Airport. You don't have to be Jewish to love Levy's Real Jewish Rye. Mount Sinai Hospital, 96th Street. 14, Jewish Museum, IRT, 96th Street, Lexington Avenue. Notice, all persons are forbidden to enter upon or cross the tracks. Interborough Rapid Transit Company. 15, LaGuardia Airport. 16, Museum of Natural History. IND, 81st Street. IRT, 79th Street. 17, New York Historical Society, IND, 81st Street, IRT, 79th Street. Spitting on the platform or other parts of this station is unlawful. Offenders are liable to arrest by order of the Board of Health. Save water now! Bei der Polizei sagte Sobol aus, das Mädchen sei auf die Frau zugegangen und habe aus einer Entfernung von knapp 2 Metern ein Jagdmesser mit einer 15 cm langen Klinge in ihre Richtung geschleudert. Das Messer traf die Frau mit der flachen Seite, ohne sie zu verletzen, und fiel scheppernd zu Boden. »Kennen wir uns?«, fragte die Frau verdutzt ihre Angreiferin. Wortlos kam das Mädchen näher, hob in aller Seelenruhe das Messer auf und stieß es der Frau 2-mal in die Brust. »11 Grant's Tomb, Interboro Rapid Transit, 125th Street. 12 Guggenheim Museum, Interboro Rapid Transit, 86th Street, Lexington Avenue. 13 JF Kennedy International Airport. Sie müssen nicht jüdisch sein, um Levi's zu mögen. Echt jüdischer Roggen. Mount Sinai Hospital, 96th Street. 14 Jewish Museum, Interboro Rapid Transit, 96th Street, Lexington Avenue. Anzeige. Das Betreten und Überschreiten der Gleise ist verboten. Interboro Rapid Transit Company. 15. LaGuardia Airport. 16. Museum of Natural History. Independent 81st Street. Interboro Rapid Transit 79th Street. 17. The New York Historical Society. Independent 81st Street. Interboro Rapid Transit 79th Street. Ausspucken im gesamten Bahnhofsbereich nicht gestattet. Zuwiderhandlung kann mit Verhaftung bestraft werden. Anordnung der Gesundheitsbehörde. Sparen Sie Wasser. Ab sofort. 18, New York Stock Exchange. You can help a diabetic boy or girl. 19, Polo Grounds. For temporary relief from simple nervous tension. 20, Rockefeller Center. 21, Rockaway Beach. Every summer, Camp NIDA offers 350 diabetic boys and girls a month's vacation. They learn to cope with their diabetes while having the fun of camp life. Helping these children will give you real satisfaction. For real satisfaction, smoke Camels, the real cigarette. Satisfy your smoking taste with Madison, the little cigars, even without inhaling. 22, St. Patrick's Cathedral. 23, Statue of Liberty. 24, Temple Emmanuel. 25, Trinity Church. 26, United Nations. Follow Blue Arrow. Send your gift to Reconstituted Lemon Juice. The Destroyers, 104 East 40th Street. New York, 16, New York. New York Stock Exchange. Sie können einem Jungen oder Mädchen helfen. 19. Polo Grounds. Für temporäre Linderung nervöser Anspannung. 20. Rockefeller Center. 21. Rockaway Beach. Jeden Sommer ermöglicht das Zeltlager der New Yorker Diabetesgesellschaft 350 Zuckerkranken, Jungen und Mädchen, einen 4-wöchigen Urlaub. Beim Spaß im Zeltlager lernen die Kleinen, mit der Krankheit umzugehen. Es wird sie erfüllen, diesen Kindern zu helfen. Sie suchen die wahre Erfüllung. Rauchen Sie Camel, die echte Zigarette. Stillen Sie Ihre Lust zu rauchen mit Madisons kleinen Zigarren, auch ohne zu inhalieren. 22. St. Patrick's Cathedral. 23. Statue of Liberty. 24. Temple Emmanuel. 25. Trinity Church. 26. United Nations. Folgen Sie dem blauen Pfeil. Schicken Sie ein Geschenk an künstlicher Zitronensaft. The Destroyers. 104 East 40th Street, New York, 16, NY. 3, 1978. Put your head to stone and open your heart to the sky. I'm standing at the sink washing the dinner dishes with a plastic sponge. I'm standing at the sink washing the dinner dishes with a plastic sponge. And I'm hearing your words and seeing you, but I don't know what you're talking about. I'm hearing your words and seeing you, but I don't know what you're talking about. I'm hearing your words and seeing you, but I don't know what you're talking about. And if there's one thing that drives me crazy, it's stupidity. If there's one thing that drives me crazy, it's stupidity. 3. 1978. Leg den Kopf auf Stein und öffne dem Himmel dein Herz. Ich stehe an der Spüle und mache den Abwasch mit einem Plastikschwamm. Und ich höre dich reden und kann dich auch sehen, verstehe aber kein Wort von dem, was du sagst. Und ich höre dich reden und kann dich auch sehen, verstehe aber kein Wort von dem, was du sagst. Und was mich echt aufregt, ist Dummheit. Gotta keep on trying till I can't keep trying no more. Gotta keep on trying till I can't keep trying no more. And nothing worse could happen than losing everything. And I ain't got anything more than my shirts. You gotta understand the mood I was in. I was down and dirty and mean. And you're nothing, and you're pathetic. I've been to the post office, I'm going to the bank, and what am I gonna do about Con Ed? I've been to the post office, I'm going to the bank, and what am I gonna do about Con Ed? Man muss es versuchen, bis man nicht mehr kann. Und schlimmstenfalls verliere ich halt alles. Dann habe ich halt nur noch mein Hemd am Leib. Und du bist ein Nichts und erbärmlich. Ich war auf der Post und gehe jetzt zur Bank. And I was with him that afternoon. And you were warm and sweet and friendly. I opened my heart and talked for hours. Vicious, treacherous, and deceitful. How could you be so cruel? A problem with power is you never know who your enemies are. I want out. Cause if I'm headed for a heartache, why the hell am I still here? You ain't my friend no more, and I wish I could make it stick. Wut. Ich bin wütend. Und ich war heute Nachmittag mit ihm zusammen. Du warst herzlich und lieb und nett. Ich hab dir mein Herz ausgeschüttet und stundenlang geredet. Bösartig, gemein und hinterhältig. Wie konntest du nur so kalt sein? Ein Machtproblem. Du weißt eben nie, wer dein Feind ist. Ich will hier raus. Wenn das sowieso auf Liebeskummer rausläuft, warum hänge ich da noch hier rum? Ein Tränenmeer. Wir sind keine Freunde mehr und ich würde es so gerne beweisen. I want you to put your ear to stone and open your heart to the sky. I want you to put your ear to stone and open your heart to the sky. And I can only do that for 1 second. Thank you for the wisdom, mind. And then I'm going to start thinking again about what I said to you. Drinking my beer. Two steps forward and three steps back. I'm feeling weak and I just might crack. I'd rather stay home watching TV than see anybody I know. I'd rather stay home watching TV than see anybody I know. I'd rather stay home watching TV than see anybody I know. Tell me why love. Tell me why love. He's like a ball. He's like a ball. He's like a ball and chain. He's like a ball and chain. And you lay down your bed. And I want to change the TV program, and I want to change the TV program. I'm waiting for you. Humphrey Bogart, Rita Hayworth, and Sidney Greenstreet on the 4:30 movie. Edith and Archie Bunker, I won't watch you forever. But this isn't what I want to see. But this isn't what I want to see. But this isn't what I want to see. Dick Cavett, please come. Dick Cavett, please come. Shoot it, shoot it, shoot it. Because I got to go, because I got to go, because I got to go. You're standing by the refrigerator. You're standing by the refrigerator. Spooning into your mouth. Sour light yogurt chip on cherry pie. Spooning into your mouth. Sour light luscious yogurt chip on cherry pie. You almost finished the whole aluminum pie tin all by yourself. And you almost finished the whole aluminum pie tin all by yourself. And I want you to play another somebody done somebody wrong song. And I want you to play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home. I want to drink some more whiskey. I want to drink some more whiskey. Smoke another cigarette. Smoke some more dope. And thinking about what I was saying to you, I just got off the airplane from L.A. I just got off the airplane from L.A. My hands are shaking and my hands are shaking. I hate cocaine. I hate cocaine. I hate cocaine. Because 2 days later, it makes me feel like I wish I was dead. Because 2 days later, it makes me feel like I wish I was dead. And it's empty, and it's empty, and it's empty, and jive. Ich will, dass du dein Ohr auf Stein legst und dem Himmel dein Herz öffnest. Und ich halte das nur eine Sekunde lang durch. Danke für die Erkenntnis. Und dann denke ich wieder über das nach, was ich zu dir gesagt habe. Und dann denke ich wieder über das nach, was ich zu dir gesagt habe, über einem Bier. 2 Schritte vor und 3 zurück. Ich fühle mich schwach und richte mein bestes Stück. 2 Schritte vor und 3 zurück. Ich fühle mich schwach und richte mein bestes Stück. Ich bleibe lieber zu Hause vor der Glotze, als mich zu verabreden. Ich bleibe lieber zu Hause vor der Glotze, als mich zu verabreden. Ich bleibe lieber zu Hause vor der Glotze, als mich zu verabreden. Sag mir, was Liebe ist. Sag mir, was Liebe ist. Sowas wie eine Kugel. Sowas wie eine Kugel. Sowas wie eine Kugel an der Eisenkette. An der Eisenkette. Sowas wie eine Kugel an einer Eisenkette. Und du legst dich auf dein Bett. Und du legst dich auf dein Bett. Und ich will umschalten. Und ich will umschalten. Und auf deinen Film um 4:30 warten mit Humphrey Bogart, Rita Hayworth und Sidney Greenstreet. Das dauert ja ewig. Das will ich aber nicht sehen. Das will ich aber nicht sehen. Das will ich aber nicht sehen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich muss jetzt nämlich los. Ich muss nämlich los jetzt. Ich muss nämlich los jetzt. Du stehst am Kühlschrank. Du stehst am Kühlschrank. Du stehst am Kühlschrank und schiebst dir diesen säuerlich leichten leckeren Joghurt-Kirschkuchen in den Mund. Diesen säuerlich leichten leckeren Joghurt-Kirschkuchen in den Mund. Und du hast fast die ganze Packung verputzt. Und du hast fast die ganze Packung verputzt. Und ich will, dass du noch einen Jemand hat einen Reingelegt-Song spielst. Und ich will, dass du noch einen Jemand hat einen Reingelegt-Song spielst und mich dabei entspannen. Und ich will noch mehr Whisky. Und ich will noch mehr Whisky. Noch eine Rauchen, eine Zigarette, ein bisschen Stoff. Und mir durch den Kopf gehen lassen, was ich zu dir gesagt habe. Und mir durch den Kopf gehen lassen, was ich zu dir gesagt habe. Ich komme gerade vom Flieger aus L.A. Ich komme gerade vom Flieger aus L.A. Und mir zittern die Hände. Mir zittern die Hände. Ich will Kokain-Scheiße. Ich will Kokain-Scheiße. Ich will Kokain-Scheiße. Weil dir 2 Tage später nach Selbstmord zumute ist. Weil dir 2 Tage später nach Selbstmord zumute ist. Und weil es hohl ist. Und weil es hohl ist. Und weil es hohl ist. Und, ja? 4. 1978. My new poem is called grasping at emptiness. And you're walking down Lafayette Street, and you're walking down Lafayette Street, and your face twists up, and your face twists up, and your face twists up, and your face twists up, and starts crying, and you're walking down Lafayette Street, and you're walking down Lafayette Street, and your face twists up, and turn your face to the wall, turn your face to the wall, turn your face to the wall, so nobody sees, so nobody sees, tears running down your cheeks, and there's tears running down your cheeks, and don't hold on, because I'm already gone, because I'm already gone, there ain't nothing. And as a matter of fact, I never want to see you again. I hope you have a nice weekend. You're running on empty, and I don't want to talk to anybody, and nothing I ever loved, no matter how much the potential, no matter how much the potential, nothing I ever loved, was ever worth the suffering. 1978. Nach der Leere greifen. Und du gehst über die Lafayette Street und dein Gesicht zieht sich zusammen und du fängst an zu weinen. Dreh das Gesicht zur Wand, damit keiner was merkt. Tränen laufen dir über die Wangen und klammer dich nicht an mich. Ich bin nämlich schon weg. Und nichts ist schlimmer für eine Beziehung als Dummheit. Und du bist so scheißverklemmt, checkst überhaupt nichts. Und egal wie absolut gern ich dich ficke, ganz egal wie absolut gern ich mit dir schlafe, ich halt's keinen Augenblick länger hier aus. Und ehrlich gesagt will ich dich nie mehr sehen. Mach dir ein schönes Wochenende. Du bist ausgepumpt und ich fühle mich hässlich und alt und ich will mit keinem reden. Und nichts, was mir je lieb und teuer war, ganz egal, was alles hätte daraus werden können, war den ganzen Schmerz wert. United flight number 222, and I think we're over Kansas, because the earth is covered with squares and rectangles, Flying back to New York, covered with squares and rectangles, sipping a whiskey, flying back to New York. And no matter how famous I become, and no matter how famous I become, and no matter how much money I make, and no matter how much money I make, and no matter how much beautiful I used to be, no matter how beautiful I used to be, I'm always totally lonely. And if I wasn't a fucking Buddhist, and if I wasn't a fucking Buddhist, I'd love to put a gun in my mouth and blow my fucking head off in slow motion. And the pilot says we're flying at 37,000 feet over Kansas. And we're flying at 37,000 feet over Kansas. Wide open, blue evening sky, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping at emptiness, grasping United, Nummer 222. Ich glaube, wir sind über Kansas, weil der Boden bedeckt ist von Quadraten und Rechtecken. Weil der Boden bedeckt ist von Quadraten und Rechtecken. Du fliegst zurück nach New York. Du fliegst zurück nach New York. I'll take your brain. bedeckt von Quadraten und Rechtecken, nippst an einem Whisky. Nippst an einem Whisky. Und egal, wie berühmt ich mal irgendwann bin, und egal, wie berühmt ich mal irgendwann bin, und egal, wie viel Geld ich verdiene, und egal, wie viel Geld ich verdiene, und egal, wie schön ich mal war, und egal, wie schön ich mal war, ich werde immer total einsam sein. Ich werde immer total einsam sein. Ich werde immer total einsam sein. Ich werde immer total einsam sein. Und wenn ich nicht so ein Scheiß-Buddhist wäre, würde ich mir eine Kugel in den Kopf jagen und mir das Scheißhirn wegpusten. In Zeitlupe. Der Pilot sagt, wir fliegen in einer Höhe von 37.000 Fuß über Kansas. Weites, sich ausdehnendes Blau. Blauer Abendhimmel greift nach der Leere. Ich sage das leise vor mich hin, immer wieder. Ich erinnere mich, wie ich dir sagte, Schnecke, du kriegst keine Deckung von dem Lover aus der Hecke. And you're standing at a subway urinal. And you're standing at a subway urinal. Pulling on your meat. Pulling on your meat. Pulling on your meat. Because I want to make love to somebody on my way back. I want to make love to somebody on my way back. Somebody on my way back. I want to make love to somebody on my way back. Love to somebody on my way back. And you're standing at a subway urinal. And somebody is sucking your cock. And somebody is sucking your cock. And somebody is sucking your cock. And someone else comes up next to you. And someone else comes up next to you. And you are kissing him. And you're kissing him. And you're kissing him. And you're kissing him. The Howard Johnson toilet on the Garden State, the Howard Johnson in the Long Island men's room in Freeport, and I saw it in a Walt Disney cartoon once, and I saw it in a Walt Disney cartoon once. Here you're gone today, here you're gone today, here you're gone today. All I ever wanted to do was to love you. All I ever wanted to do was to love you. Here you're gone today, and all I ever wanted to do was to love you. All I ever wanted to do was grasping that emptiness, grasping that emptiness, grasping that emptiness, and I made so many mistakes. Mistakes in my life, and I've made so many mistakes in my life, and I've made so many mistakes in my life. And I only got $3 in my pocket. I only got $3 in my pocket. And I'm sitting in a car on an expressway in a traffic jam. And I'm sitting in a car on an expressway in a traffic jam. And I like dirty sex. And I like dirty. And I like dirty sex. And I like dirty sex. I like it when you come when I'm pissing in your mouth. I like it when you come when I'm pissing in your mouth. And hot concrete road, highway, highway, overpasses, highway, overpasses, overpasses, and you have anything to lose. And you have nothing you have ever done has been any good. Nothing you have ever done has been any good. Nothing you have ever done has been any good. Big ego, big ego, big ego, big ego, big ego, big ego, hustle, hustle. It's all over now, baby, and it's all over now, baby. You haven't got anything to lose. You haven't got anything to lose. You haven't got anything. And I don't know where the money. And I don't know where the money comes from. And I don't know where the money comes from. And it's all gonna end tomorrow. And it's all gonna end tomorrow. And it's all gonna end tomorrow. Und du stehst in einem Pissoir in der Subway und bearbeitest dein Teil, weil ich mit jemandem schlafen will, unterwegs zurück nach Downtown. Und einer lutscht dir den Schwanz und einer lutscht dir den Schwanz und einer lutscht dir den Schwanz und ein anderer steht neben dir und ein anderer steht neben dir und du küsst ihn und küsst ihn und küsst ihn. Die Howard Johnson Toilette am Garden State Parkway und die Long Island Herren Toilette in Freeport. Und ich hab's mal in einem Comic von Walt Disney gesehen. Ich hab's mal in einem Comic von Walt Disney gesehen. Jetzt bist du weg, seit heute, jetzt bist du weg, seit heute bist du jetzt weg und ich wollte dich doch nur lieben. Und ich wollte dich doch nur lieben, aber seit heute bist du jetzt weg und ich wollte dich doch nur lieben. Nach der Leere greifend, nach der Leere greifend, nach der Leere greifend und ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben. Und ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben und ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben und ich habe doch nur noch $3 in der Tasche und ich habe nur noch $3 in der Tasche und ich stecke im Stau in einem Auto auf der Schnellstraße und ich stecke im Stau in einem Auto auf der Schnellstraße und ich stehe auf dreckigen Sex und ich stehe auf dreckigen Sex und ich stehe auf dreckigen Sex und ich stehe drauf, wenn du kommst und ich dir in den Mund pisse. Ich stehe drauf, wenn du kommst und ich dir in den Mund pisse. Heiße Betonpiste und heiße Betonpiste und Autobahn und Autobahn und Überführungen, die platzen und Überführungen, die platzen und Überführungen, die platzen und du hast nichts zu verlieren, weil du sowieso nie irgendwas hingekriegt hast. Ein Riesenego und viel Kohle und das war's dann, Baby. Und ich hab keinen blassen Schimmer, wo das Geld herkommt. Und morgen ist alles. Aus. Three times today I dialed your number. Three times today I dialed your number. three times today I dialed your number and you weren't there and you weren't there and you weren't there and you weren't there. And I keep thinking about you and I keep thinking about you and I keep thinking about you and I keep thinking. And I know you're a reflection of my mind and I know you're a reflection of my mind and I know you're a reflection of my mind. And I'm lying down here on my bed and I'm lying down here on my bed thinking about when I'm going to see you, thinking about when I'm going to see you. And I'm going to say to you and I'm going to say to you and I'm going to say to you and I'm going to say to you, don't think too much tonight, baby. Don't think too much tonight, baby. Don't think. Spend the night, baby. Spend the night. Spend the night. Spend the night. Spend the night. Stay until the break of day. Stay until the break of day. Share this night. Break. Share this night. In my arms. In my arms. In my arms. In my arms. And I keep looking for the feeling I lost. I keep looking for the feeling I lost. I keep looking for the feeling I lost. Feeling I lost. Feeling I lost. Feeling I lost. And it was bullshit. And it was bullshit. And it was bullshit. And it was bullshit. And now, baby, it's chicken shit. And now, baby, it's chicken shit. And we're sitting on the green couch, and we're sitting on the green couch, and I'm hugging you, and I'm hugging you, and I'm hugging you, and we're kissing, and we're kissing. And I wish I knew how to make love to you, and I wish I knew how to make love to you, and I wish I knew how to make love to you. Dreimal hab ich heute deine Nummer gewählt. Dreimal hab ich heute deine Nummer gewählt. Dreimal hab ich heute deine Nummer gewählt. Und du warst nicht da. Und du warst nicht da. Und du warst nicht da. Ich muss immer an dich denken. Und ich muss immer an dich denken. Und ich muss immer an dich denken. Und ich weiß, du bist eine Spiegelung in meinem Bewusstsein. Und ich weiß, du bist eine Spiegelung in meinem Bewusstsein. Und ich weiß, du bist eine Spiegelung in meinem Bewusstsein. Und ich leg mich hierhin auf mein Bett und frage mich, wann ich dich wiedersehe. Und dass ich dann zu dir sagen werde und weiß, dass ich dann zu dir sagen werde und weiß, dass ich dann zu dir sagen werde und weiß, dass ich dann zu dir sagen werde, denk nicht zu viel nach heute Nacht, Baby. Denk nicht zu viel nach heute Nacht, Baby. Bleib bei mir heute Nacht. Bleib bis zum Morgengrauen. Teil diese Nacht mit mir. In meinen Armen. In meinen Armen. In meinen Armen. Und ich suche immer nach dem Gefühl, das mir verloren ging, als ich dich verlor. Und alles war mal ein Riesenscheiß. Und jetzt, Baby, ist es bloß noch ein Mückenschiss. Und wir sitzen auf der grünen Couch. Und ich umarme dich und wir küssen uns. Und ich wüsste so gern, wie ich dich vögeln soll. And when I was in Rome, Italy, Fettuccine Alfredo, Marion Javits, give me another hit of the popper. Marion Javits, give me another hit of the popper. And you're not going to find him in this spot. And you're not going to find him in this spot. And you're not going to find him in this spot. And you know you're not going to find him anywhere. And you know you're not going to find him anywhere. You know you're not going to find him anywhere. And you're cruising the baths. And you're cruising the baths. And the baths. And the baths. Looking in the dimly lit. Looking in the dimly lit. Dimly lit. These guys. Posing for pornographic pictures. These guys looking like they're posing for pictures. These guys looking like they're posing. And I want to make it. I want to make it. And I want to make it. I want to make it. I want to make it. I want to make it. The guy in a Levi shirt with a hot on. The guy in a Levi shirt with a hot on. The guy in a Levi shirt with a hot on. And you're walking down 7th Avenue, and you're walking down 7th Avenue, all these people are passing, all these people are passing, all these people are passing, all these people are passing, and every one of them has a lover, and every one of them has a lover. And how come I live alone? How come I live alone? How come I live alone? How come I live alone? We're kissing. And we're in your room, room, and we're kissing, and we're holding you tight, and we're holding you tight. And there may be no attachment to the object of grasping, and there may be no attachment to the object of grasping, but it's attachment to grasping, but it's attachment to grasping. And all you gotta do is look at it, and all you gotta do is look at it. A hologram in my heart, a hologram in my heart, and dissolve it, and dissolve it, and dissolve it, and dissolve, and pull the plug. Turn the TV off, turn the TV off. Is what turns into bliss, is what turns into bliss, is what turns into bliss. Dissolve and desire, dissolve and desire, dissolve and desire, becomes bliss. Becomes bliss, becomes bliss. Pure phenomena, pure phenomena, pure phenomena. Not thinking about it, not thinking about it, not thinking about it. Taking it easy, taking it easy, taking it easy, taking it easy. Confidence, fearlessness, and tranquility. Confidence, fearlessness, and tranquility. Pure, empty phenomena. Als ich in Rom war, in Italien, Fettuccini Alfredo. Marion Chavez gibt mir noch eine Ladung Poppers und du wirst ihn nicht finden hier in der Bar. Und ich will dir was sagen, du wirst ihn nirgendwo finden. Und du ziehst durch die Bäder, schaust dich um in den schummrig beleuchteten Räumen. Typen bringen sich in Stellung für Pornofotos. Und ich will's mit dir tun. Ich will's mit dir tun. Ich will's mit dir tun. Ich will's mit dir tun. Ich will's mit dir tun. Mit dem Typen im Jeanshemd von Levi's. Und mit dem Steifen, mit dem Typen im Jeanshemd von Levi's und mit dem Steifen. Du gehst über die 7th Avenue. Und du gehst über die 7th Avenue und Menschenmassen ziehen an dir vorüber. Und all die Menschenmassen ziehen an dir vorüber. Und diese Masse von Leuten zieht an dir vorüber. Und jeder von denen hat einen Lover. Und jeder von denen hat einen Lover. Und warum bin ich allein? Wir sind auf deinem Zimmer und küssen uns. Wir umarmen uns fest. Und es mag keine Bindung geben zum Objekt des Erfassens. Und es mag keine Bindung geben zum Objekt des Erfassens, außer der Bindung zum Erfassen, außer der Bindung zum Erfassen. Und du musst es nur ansehen, ein Hologramm in meinem Herzen, und es auflösen und den Stecker ziehen. Schalt den Fernseher aus. So entsteht Glück, so entsteht Glück, so entsteht Glück. Wenn man die Lust auflöst, wenn man die Lust auflöst, wenn man die Lust auflöst, entsteht Glück, entsteht Glück, entsteht Glück. Reine Erscheinung, reine Erscheinung, reine Erscheinung, ohne nachzudenken, nachzudenken, ohne nachzudenken, loslassen, loslassen, loslassen, loslassen. Vertrauen, Furchtlosigkeit und Gelassenheit. Vertrauen, Furchtlosigkeit und Gelassenheit. Reine, leere Erscheinung. But after all these long years, but after all these long years, my meditation isn't so good. My meditation isn't so good. And the guy on the second floor, the guy on the second floor, is mostly stoned on grass, is mostly stoned on grass, listening to disco, listening to disco, listening to disco. Ain't no way I can live without you. Ain't no way I can live without you. Ain't no way I can live without you. Ain't no way I can. Standing right here, waiting on your turn, waiting on your turn, waiting on your turn, waiting on your return. Waiting on your return. And I just love to turn on the FM radio, and I just dance and music. And I just love to turn on the FM radio, dance and music. Get stoned. Sip some vodka, and think. Aber nach all den Jahren klappt das noch immer nicht mit dem Meditieren. Und der Typ im zweiten Stock ist fast immer breit, weil er Gras raucht und Disco-Musik hört. Ain't no way I can live without you. Ain't no way I can live without you. Ain't no way I can live without you. So wie ich hier stehe und darauf warte, dass du zurückkommst. Warte, dass du zurückkommst. Warte, dass du zurückkommst. Ich suche mir gern Dance Music im Radio. Rauche mich breit, trinke ein bisschen Wodka. Und denke nach. 5. 1980. I resigned myself to being here. You're backed up in a dark You're corner and you don't know who's hitting you. You're backed up in a dark corner and you don't know who's hitting you. 5. 1980. Ich habe mich darauf eingelassen, hier zu sein. Du stehst in einer dunklen Ecke mit dem Rücken zur Wand und hast keine Ahnung, wer auf dich einschlägt. Du stehst in einer dunklen Ecke mit dem Rücken zur Wand und hast keine Ahnung, wer auf dich einschlägt. And I'm sitting all by myself inside a taxi, driving down Lexington 34th, waiting to get downtown. Und ich sitze ganz allein im Taxi und fahre an der Lexington Ecke 34. vorbei und warte darauf, dass wir nach Downtown kommen. And you're heavy and angry and depressed. You've been around for a long time. Und du bist geladen und sauer und schlecht drauf. Du bist schon so lange unterwegs. Sugar, alcohol, meat, heroin, and cigarettes. I resigned myself to being here. Schnee, Alkohol, nacktes Fleisch, Heroin und Zigaretten. Schnee, Alkohol, nacktes Fleisch, Heroin und Zigaretten. Schnee, Alkohol, nacktes Fleisch, Heroin und Zigaretten. Ich habe mich darauf eingelassen, hier zu sein. Buddha, mind, what happened? And all, you know, all I got to say is I'll see you in another life. I'll see you in another life. Doubtless I will, and I can wait. And you were in some filthy jail because they pulled the wool over your eyes about some dumbass anti-Vietnamese war. And in 1970, I couldn't and in believe I survived the 1960s and in 1970, I couldn't believe I survived the 1960s. Because I remember jumping off the Empire State Building with Lucy in your eyes like diamonds forever, and you landed on the concrete sidewalk on 34th Street and Andy Warhol picture 1963 now selling for $80,000. And you were dead in a hospital bed. And you were and dead you get up and do it again. You get up and do it again. You get up and do it again. You get up and do it again. You get up and do it again. You get up and do it again. You get up and do it again. You get up and do it again. Buddha, Bewusstsein, was ist passiert? Und mir bleibt nur zu sagen, wir sehen uns in einem anderen Leben. Wir sehen uns bestimmt in einem anderen Leben. Ich kann warten und ich werde warten. Und du warst in einem Drecksknast, weil sie dich hinters Licht geführt haben mit diesem idiotischen Krieg, der gegen die Vietnamesen. Und 1970 konnte ich es nicht fassen, dass ich die 60er überlebt habe. Und 1970 konnte ich es nicht fassen, dass ich die 60er überlebt habe. Weil ich noch genau weiß, wie ich vom Empire State Building gesprungen bin. Mit Lucy, in your eyes, like diamonds forever. Und du bist auf dem Betongehweg gelandet, auf der 34. Straße, in einem Bild von Andy Warhol, das jetzt $80,000 wert ist. Und du lagst tot in einem Krankenhausbett. Und du stehst auf und machst es nochmal. Du stehst auf und machst es nochmal. Du stehst auf und machst es nochmal. Du stehst auf und machst es nochmal. Du stehst auf und machst es nochmal. Du stehst auf und machst es nochmal. Du stehst auf und machst es nochmal. Du stehst auf und machst es noch einmal. Good morning. Good morning. Good morning, America. How are you? And my friend got me some good clean junk. And my friend got me some good clean junk. And he got it from his friend in Brooklyn 2 days ago. And that guy gets it for himself. You weren't a suicide against your best wishes. And you didn't burn out or get enlightened. And I don't feel like standing here reading a poem to you. I don't feel like standing here reading a poem to you. Dragging concrete, it's like having a lead weight in your heart. Good morning, America. Wie geht's denn so? Und mein Freund hat mir guten, cleanen Stoff besorgt. Und er hat ihn vor 2 Tagen von seinem Freund in Brooklyn gekriegt. Und der Typ kauft ihn für sich selbst. Du warst kein Selbstmörder gegen deinen Willen und du bist auch nicht ausgebrannt und bist auch nicht erleuchtet worden. Und ich habe keine Lust, hier zu stehen und euch ein Gedicht vorzulesen. Das ist wie Beton mischen, als hätte man ein Bleigewicht im Herzen. You've been in the front line for a long time. You're the way I like to do. Du hast lange an vorderster Front gestanden. Von Anfang an, ganz zu schweigen von dem Kreuzfeuer, in das du so oft geraten bist. Lass mich in Ruhe. Ich lass mir gern die Wunden lecken. Du bist so drauf, wie ich es gerne hab. Peitsch dir den Arsch. Und jedes Mal, wenn ich dir ins Gesicht schlage, küsst du mich. Und es fühlt sich gut an, dich zu umarmen. Du weißt, wie ich geliebt werden will. Du weißt, wie ich geliebt werden will. weißt, wie ich geliebt werden will. Dreaming, I was dreaming, dreaming, I was dreaming, dreaming, I was dreaming, like getting to a, an itch you've been trying to get to for an weeks. An itch you've been trying to get to for weeks. And I said I would do it, and I said I would do it, and I said I would do it, and I told you I could do it. Take me home, lots of luck, and now I'm gonna say goodbye. Ich habe geträumt, dass ich träume, ich habe geträumt, dass ich träume, ich habe geträumt, dass ich träume. So wie man eine Lust verfolgt, der man seit Wochen nachgehen will. Und ich habe gesagt, ja, mach ich. Und ich habe gesagt, ja, mach ich. Und ich habe gesagt, ja, mach ich. Und ich habe dir gesagt, ich kann's machen. Bring mich nach Hause, alles Gute. Und jetzt sag ich tschüss. Ich habe geträumt, dass ich träume. Ich habe geträumt, dass ich träume. Ich habe geträumt, dass ich träume. Ich habe geträumt, dass ich träume. So wie man eine Lust verfolgt, der man seit Wochen nachgehen will. Und ich habe gesagt, ja, mach ich. Und ich habe gesagt, ja, mach ich. Und ich habe gesagt, ja, mach ich. Und ich habe dir gesagt, ich kann's machen. Bring mich nach Hause, alles Gute. Und jetzt sag ich, jetzt tschüss, sag ich. Goodbye! John Jono, Sound Poems. Ein Radiostück von Gabi Hartl und Zeitblom. Nach Gedichten von John Jono in historischen Originalaufnahmen. Mit Martin Engler, John Jono, Brian Geissen, Gabi Hartl, Ella Spalding und Sabine Tambrea. Textauswahl und Übersetzung aus dem Amerikanischen Gabi Hartl. Komposition Zeitblom. Ton und Technik Boris Wilsdorf. Regie Gabi Hartl und Zeitblom. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie Sabine Küchle.